Aber dann hätte er dir doch sofort gesagt, dass 2 Tage vorher gar keine Anstreicher dort gesehen werden konnten und dass du folglich genau am Tage des Mordes um 8 Uhr dort gewesen bist. Er hätte dich mit dieser Kleinigkeit gefangen. Er rechnete auch damit, dass ich keine Zeit haben werde, es mir zu überlegen und mich beeilen würde, möglichst glaubwürdig zu antworten und dabei vergessen würde, dass 2 Tage vorher keine Anstreicher dort gesehen werden konnten. Wie kann man denn so etwas vergessen? Sehr leicht sogar. Auf solche geringfügigen Dinge fallen am ehesten schlaue Menschen herein. Je schlauer ein Mensch ist, umso weniger befürchtet er, dass man ihn bei etwas Einfachem ertappen würde. Den schlauesten Menschen muss man gerade mit dem Einfachsten verwirren. Porphyri ist gar nicht so dumm, wie du denkst. Dann ist er eben doch ein Schuft. Raskolnikow konnte nicht anders als auflachen. Aber im selben Augenblick erschien ihm sein Eifer und die Lust, mit der er seine letzte Erklärung abgegeben hatte, überaus sonderbar. Während er doch das ganze vorangehende Gespräch mit einem düsteren Widerwillen nur unter dem Zwang der Situation geführt hatte. »Ich komme noch nach und nach auf den Geschmack«, dachte er bei sich. Jedoch gleich darauf wurde er unruhig, als hätte ihn ein unerwarteter und beunruhigender Gedanke überrascht. Seine Unruhe wuchs. Sie waren schon am Eingang zu den möblierten Zimmern von Bakalejew. »Geh schon mal vor«, sagte Raskolnikow plötzlich. »Ich bin sofort zurück.« »Wohin willst du? Wir sind ja schon da.« »Ich habe etwas zu tun. Ich komme in einer halben Stunde wieder. Sag es ihnen.« »Wie du willst, aber ich begleite dich.« »Was? Willst auch du mich zu Tode quälen?« rief er mit so bitterer Gereiztheit, mit solcher Verzweiflung im Blick, dass Rasumichin fassungslos stehen blieb. So stand er eine ganze Weile mit herabhängenden Armen und sah finster zu, wie Raskolnikow schnell in der Richtung seiner Wohnung davoneilte. Schließlich biss er die Zähne zusammen, ballte die Fäuste, schwur sich, dass er heute noch Porphyri wie eine Zitrone ausquetschen werde, und ging die Treppe hinauf, um Pulcheria Alexandrowna zu beruhigen, die sich über ihr langes Ausbleiben schon aufregte.